seh mich um in meine Stadt, durch die ich täglich gehe. Und es kotzt mich wirklich an, was ich dort ständig sehe. Lärm schon dieser Welt, es in der Stadt zu finden. Doch ihr könnt euch sicher sein, bald wird er verschwinden. Unsere Fahnen werden fehlen in Berlin. Denn Germania wird endlich auferstehen. Vaterland ist unser größtes Gut. Dafür schlägt mein Herz und fließt mein Blut. Ich beug mich nicht, dem System geh vor ihm nicht auf die Knie. Drum wollen sie mich bekämpfen, doch ich weiß, die Siege nie. Die können mich nicht brechen, denn ich bin Zivilin. Ich bin so hart wie Stahl, bald schon heißt es wieder. Unsere Fahnen werden wehen in Berlin, denn Germania wird endlich auferstehen. Das Vaterland ist unser größtes Gut. Dafür schlägt mein Herz und fließt mein Blut. Oh, mein Berlin, bald wirst du wieder frei. Ich weiß, die Kameraden sind beim Kampf dabei. Unsere Fahnen werden wehen in Berlin, denn Germania wird endlich auferstehen. Das Vaterland ist unser größtes Gut. Dafür schlägt mein Herz und fließt mein Blut. Unsere Fahnen werden wehen in Berlin, denn Germania wird endlich auferstehen. Das Vaterland ist unser größtes Gut.